Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion habe ich mir eine Flasche Shampoo im nahen Supermarkt gekauft und einen Artikel zurückgegeben, mit dem etwas nicht in Ordnung war. Wollen wir die wichtigen Sätze wiederholen? Gerne. Entschuldigung, gibt es hier Shampoo zu kaufen? 请问有洗发水卖吗? 请问有洗发水卖吗? 请问, Entschuldigung. 请问, 有, haben, 有, 洗发水, shampoo, 洗发水, 卖, verkaufen, 卖, Ich möchte diesen Artikel zurückgeben. 我想退货, 我想退货, 想, wollen oder mögen, 想, 退货, einen Artikel zurückgeben. 退货. 我想退货. 我想退货. Ich möchte diesen Artikel zurückgeben. 您的发票带来了吗? Haben Sie den Beleg dabei? 您的发票带来了吗? 发票, Beleg. 发票. Helfen Sie mir, das zurückzugeben. 您给退了吧? 您给退了吧? 退, zurückgeben. 退. 您给退了吧? 您给退了吧? Helfen Sie mir, das zurückzugeben. Hier noch einmal die Unterhaltung der letzten Lektion. 请问有洗发水卖吗? 哦,就在前面的架子上。这个可能坏了,我想退货。您的发票带来了吗? 带了,给您换一个行吗? 不要了,您给退了吧。As nächstes kommt unsere heutige Lektion. 这橘子甜吗? 多少钱一公斤? 我没有零钱，给你一张100元的。 Es ist schon praktisch, dass man bei einigen Straßenhändlern auch Früchte kaufen kann. Man kann aber auch auf spezielle Märkte gehen. Richtig. Angenommen, man möchte Mandarinen kaufen. Da will man natürlich zuerst wissen, ob sie gut schmecken, nicht wahr? Ja, wie sagt man das auf Chinesisch? Man kann sagen, 这橘子甜吗? 这橘子甜吗? 这, das. 这, 橘子, Mandarine. 橘子. 甜, süß. 甜. Ma, eine Fragepartikel. Ma. 这橘子甜吗? 这橘子甜吗? Sind die Mandarinen süß? Hören wir uns nun den ersten Dialog an. 这橘子甜吗? 很甜. Das war die Wiederholung des ersten Dialogs. Als nächstes interessiert mich natürlich, wie viel die Früchte kosten. Wie frage ich danach auf Chinesisch? Zum Beispiel so. 多少钱一公斤? Wie viel kostet ein Kilo? 多少钱一公斤? 多少, wie viel? 多少? 钱, Geld. 钱. 一, eins. 一. 公斤, Kilogramm. 公斤. Alles zusammengesetzt, sagt man, 多少钱一公斤? 多少钱一公斤? Wie viel kostet ein Kilo? 多少钱一公斤? 4元钱一公斤. Übrigens, es gibt in China noch eine andere Maßeinheit für Gewicht. Es heißt Jin. Das sind wie beim deutschen Pfund 500 Gramm. Jin, das heißt, ich kann auch fragen, 多少钱一斤, richtig? Ganz genau. Aber was sage ich denn, wenn ich kein Kleingeld dabei habe? Zum Beispiel, 我没有零钱. 我没有零钱. 我, ich. 我. 没有, nicht haben. 没有. 零钱, Kleingeld. 零钱. 我没有零钱. 我没有零钱. Ich habe kein Kleingeld. 我没有零钱. 给你一张100元的. 找您80元. 我没有零钱. Ich habe nur einen 100-Yuan-Schein. Wie sage ich das auf Chinesisch? Ich würde sagen, 给你一张100元的. 给你一张100元的. 给, given. 给, 你, du, dir oder dich. 你, 一, eins. 一, 张, ein Zähleinheitswort für Papier, Tickets oder Bilder. 张, 一百, 100. 一百. De, ein Partikel. De. 给你一张100元的. 给你一张100元的. Hier ist ein 100-Yuan-Schein. 我没有零钱. 给你一张100元的. 找您80元. Okay, das war unsere heutige Lektion. Bevor wir uns die Dialoge noch einmal am Stück anhören, noch schnell ein kurzer Rückblick auf die wichtigsten Inhalte. Gern, kein Problem. Sind die Mandarinen süß? 这橘子甜吗? 这橘子甜吗? 橘子, Mandarine. 橘子. 多少钱一公斤? Wie viel kostet ein Kilo? 多少钱一公斤? 多少钱? Wie viel Geld? 多少钱? 一公斤. Ein Kilo. 一公斤. 我没有零钱. 我没有零钱. Ich habe kein Kleingeld. 零钱, Kleingeld. 零钱. 给你一张100元的. Hier ist ein 100-Yuan-Schein. 给你一张100元的. 100, 100. 100. Und hier kommt die komplette Unterhaltung der heutigen Lektion. 这橘子甜吗? 很甜. 多少钱一公斤? 4元钱一公斤. 我没有零钱. 给你一张100元的. 找您80元. Okay, das war unsere heute Unterhaltung. Werfen wir nun einen Blick auf die Hinweise zur chinesischen Kultur. Viele Menschen aus dem Westen erscheint es als unhöflich, jemanden nach seinem Einkommen zu fragen oder wie viel Geld jemand für eine bestimmte Tätigkeit erhält. Ganz anders jedoch in China. In vielen Gesprächen ist dies sogar ein gern diskutiertes Thema. Wie viel hat deine Uhr gekostet? Wie hoch ist deine Miete? Wie viel hast du für diese Äpfel bezahlt? Sind ganz alltägliche Fragen. Seien Sie also nicht überrascht, wenn Sie solche Fragen in China gestellt bekommen. Sie können den Fragen immer ausweichen, wenn Sie Folgendes sagen. 我忘记了, das heißt, das habe ich vergessen. Oder 我不知道, ich weiß es nicht. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angekommen sind. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Quizfrage. Wie sagt man, sind die Mandarinen süß auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.